Eine Meldung des südkoreanischen Rundfunksenders CBS zufolge veröffentlichte am 27. Juni die Sonderkommission für Untersuchung des Untergangs des Passagierschiffes Sewol den ersten Ermittlungsbericht. Demnach war das Schiff mit 410 Tonnen Eisengeflechte beladen, von denen 278 Tonnen für den Bau der Marinebasis Jeju bestimmt waren. Beim Verlassen des Ausgangshafens war der Tonnengehalt 2215 Tonnen, das heißt 1200 Tonnen mehr als Höchsttragfähigkeit.